Apostelgeschichte, Kapitel 18. Danach schied Paulus von Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, von Geburt aus Pontus, welcher samt seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen war, darum, dass der Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen, sie waren aber ihres Handwerks Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Da aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Da sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt, rein gehe ich von nun an zu den Heiden, und machte sich von dannen und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, der gottesfürchtig war, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb daselbst ein Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallio Landvogt war in Achaia, empörten sich die Juden einmütig wider Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen: Dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetze zuwider. Als aber Paulus wollte den Mund auftun, sprach Gallio zu den Juden: Wenn es ein Frevel oder ein Vergehen wäre, ihr Juden, so hörte ich euch billig. Weil es aber Fragen sind von der Lehre und von Personen und von dem Gesetz unter euch, so sehet ihr selber zu, ich gedenke darüber nicht Richter zu sein, und trieb sie von dem Richterstuhl. Da ergriffen sie alle Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallio kümmerte sich nicht darum. Paulus aber blieb noch eine Zeit lang daselbst. Danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte nach Syrien fahren, und mit ihm Priscilla und Aquila. Und er schor sein Haupt zu Kenchreä, denn er hatte ein Gelübde. Und sie kamen nach Ephesus, und er ließ sie daselbst. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe. Doch er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach: Will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen, und fuhr weg von Ephesus und kam nach Caesarea und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochien. Und nachdem er etliche Zeit verweilt hatte, brach er wieder auf und durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Jünger. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, von Geburt aus Alexandrien, ein beredter Mann und mächtig in der Schrift. Dieser war unterwiesen in der Lehre des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Dieser fing an, frei öffentlich zu predigen in der Synagoge. Da ihn aber Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm die Lehre Gottes noch genauer aus. Da er aber wollte nach Achaia reisen, bestärkten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen. Und als er dahin gekommen war, half er viel denen, die gläubig geworden waren, durch die Gnade, denn er überwand die Juden mit Kraft und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus sei.